und jetzt am Anfang Graham Waterhouse. Von ihm hören wir Rhapsodie Macabre für Klavier und Streichquartett. Ihn hören wir auch am Cello, den Komponisten Graham Waterhouse, zusammen mit Katharina Sellheim Klavier, David Frühwirth Violine, Namiko Fuse Violine und Konstantin Sellheim Viola. Thank you. Rhapsodie Macabre für Klavier und Streichquartett, komponiert von Graham Waterhouse. Er war auch im Ensemble mit dabei am Cello. Mit ihm zusammengespielt haben Katharina Sellheim Klavier, David Frühwirth Violine, Namiko Fuse Violine und Konstantin Sellheim Viola. Aufgenommen worden ist das Stück 2019 in Planegg. Jetzt ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2 Tomáš Skvěres. Von ihm hören wir das Streichquartett Asteria Ortigia Delos, gespielt vom Apollon Musaget Quartett. Thank you.

Applaus für die Mitglieder des Apollon Musagette Quartetts 2009 in München im Gasteig. Die vier haben ein Stück von Tomasz Xweres gespielt, Asteria Ortigia Delos. Jetzt Musik von Heinz Winbeck im Concerto Bavarese auf Bayern 2, auch wieder ein Streichquartett, das Jagdquartett, mit den vier Sätzen sehr langsam, unsicher suchend, mit dumpfer innerer Wut, presto possibile, und vierter Satz, gehetzt und verfolgt. Hier ist das Leopold-Mozart-Quartett. Thank you.

Thank you. Das war das Jagdquartett von Heinz Winbeck, gespielt 2021 in Bleibach im Konzerthaus vom Leopold Mozart Quartett. Vivian Olive ist unsere nächste Komponistin. Von ihr hören wir Toccata, Effuga, Per Uta für Klavier. Und diese Uta ist Uta Walter, die wir hier hören in einer Aufnahme von 2013. Thank you. Thank you. Die Pianistin Uta Walter mit einem Stück, das ihr gewidmet worden ist von der Komponistin Vivian Olive. Toccata e Fuga per Uta für Klavier. Aufgenommen 2013 im Reitstadel in Neumarkt. Jetzt ein Klavierduo. Das Klavierduo Uriartem Rongovius im Concerto Bavarese auf Bayern 2 mit Pas de Deux für zwei Klaviere von Wilfried Hiller.

Pas de deux für zwei Klaviere von Wilfried Hiller, gespielt vom Klavierduo Uriarte Mrongovius 1990 beim BR in München. Von Wilfried Hiller zu Karl Höller, von ihm hören wir Triptychon über Victime Paschali Laudes für Orgel, gespielt von Franz Lerndorfer an der Orgel der Kirche St. Franziskus Xaverius in Düsseldorf. Thank you. Triptychon über Victime Paschali Laudes, für Orgel komponiert von Karl Höller und hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 gespielt von Franz Lerndorfer, 1976 an der Orgel der St. Franziskus Xaverius Kirche in Düsseldorf.